Abschnitt 14 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Michael, Teil 6. Wäre David in diesen drängenden Tagen einer zweiten Frühlingsleidenschaft zu ihr gekommen, so hätte er Michael nach allen Prüfungen, die sie durchlebt, schnell erlöst und erschlossen. Und das ewige Wunder des Werdens hätte sich in ihr vollendet. Aber er war wieder einmal mit Wichtigerem beschäftigt. In der unruhevollen Sorge um sein Werk hatte er den Gedanken der Priesterschaft aufgegriffen, die Lade Jahwes aus ihrer Vergessenheit nach Jerusalem zu bringen. Das alte nationale Heiligtum konnte eine weitere feste Glasur für das Tonzeug seines Königreiches geben, und so rüstete er die Fahrt. Michael hörte davon, merkte die Vorbereitungen für den großen Herzog, der die Lade einholen sollte. Die erregbare Neugier der Frauen berührte sie nicht. Ihr war es nur eine unpasse Gelegenheit, die David jetzt fernhielt von seinem Hause, jetzt gerade, wo sie bereit war, ihm Haus und Heimat zu errichten, in sich selbst. Ihre Ungeduld wuchs unerträglich, als ein Unglück sich ereignete, das eine längere Unterbrechung des Unternehmens erzwang. 90 Tage wartete David ab in der Burg auf Zion, 90 Nächte erwartete Michael ihn auf ihrem Lager. Aber der König, kopfscheu durch das böse Vorzeichen, bebend vor dem Zorn der Gottheit, der sich an der Lade offenbart hatte, und in feiger Angst, horchend auf jedes drohende Murmeln der öffentlichen Meinung, betäubte sich allabendlich in wüsten Orgien. In den verruchten Lastern, die Sodom, Babylon und Ägypten ersonnen und die auch in seinem Harem gelehrige Schülerinnen gefunden hatten, wälzte er Schlamm über seine Gedanken und Befürchtungen. Niemals fand er den Weg zu der Spröden und Reinen, der er grollte, weil er sie sich feindlich glaubte. So glitt er ahnungslos vorüber an dem höchsten und reinsten Gefühl, das seinem Leben geschenkt war. Weinestrunken oder von unerhörter Ausschweifung ausgesogen und erschöpft, taumelte er an dem Gemach vorbei, in dem die einzige Frau, der einzige Mensch seiner harrte, der ihn liebte, um seiner selbst willen, trotz alledem. Nach der dreimonatlichen Pause begann die Einholung der Lade zum andern Male. Diesmal, so vermeldeten täglich die Läufer, ging alles glatt vonstatten. Nun war der Festzug nur noch 2 Tage, heute nur noch einen, von Jerusalem entfernt. Und jetzt verkündete erst leises Summen, dann immer deutlicher, unterschiedlich werdend das Gewirr von Tönen, Musik, Halsrufe, Bittgesänge, Schreie der Begeisterung und Selbstanfeuerung, dass er die Mauer erreicht hatte, dass er einbog in die schwarz gepflasterte Hauptstraße der freudig erregten Stadt. Die Zurückgebliebenen strömten entgegen, ihn aufzufangen, in ihn einzumünden. Michael blieb in der Burg, schweren, ahnungsvollen Herzens, ausgemürbt von der langen, zwecklosen Erwartung, müde und grollend auf jedermann. Auf David, der sie verschmähte, auf seine Priester, sein Volk, seinen Hofstaat, die sich zu dieser Narrensposse vereinigt hatten, einen alten Fetischkasten, den Saul irgendwo verächtlich in einem Winkel des Landes hatte morschen lassen, anzubeten und ihm zu huldigen. Auf Jahwe endlich, dem dieser Zauberschrein geweiht war. Jahwe, was gilt er, was bedeutet er? Ihrem Vater war er Feind gewesen und hatte David ausgewählt und gestützt gegen ihn. Er war nicht besser und nicht mehr wert als alle anderen Bale, die gerade dann immer versagten, wenn man ihrer Hilfe ernstlich bedurfte. Wo war seine Macht? Wo selbst die der großen Astaroth, der Göttin der Fruchtbarkeit, zu der sie geopfert und gefleht, alle die Tage und Nächte hindurch? Warum brachten diese Gewaltigen nicht einmal das kleine, alltägliche Geschehnis zustande, einen Mann in die Arme einer Frau zu führen, die sich ihm schenken wollte? Hadernd, ablehnend, grimmig, in lästerndem Spotte blickte die Einsame am Fenster lehnend hinaus auf den Hof, in den die Schlange des Zuges sich wälzte. Und plötzlich sprang ihr Herz in einem großen Satz auf. Ihre Augen quollen vor, ihre Fingerspitzen krallten sich in die Brüstung und das niedere Gitter von Holz, und sie beugte sich vor und durch die Öffnung hinaus, als wollte sie sich hinunterstürzen. Mit schmerzhaftem Krampf, mit aufsteigender Übelkeit hämmerte sich der Anblick, der sich ihr bot, in ihren Kopf, der nicht fassen konnte, nicht glauben wollte, was dort geschah. Voran der unübersehbaren Menge schritt David daher. Schritt? Nein, er schritt nicht, grusam und gelassen, wie es einem ehrbaren Manne, wie es vor allem dem Herrscher ziemt. David, der König von Juda und Israel, der Mann, den sie liebte, von dem sie sich Kinder erhoffte, er tanzte. Das Ärgste aber, Michal bohrte die Fäuste in die Augen. Sie wollte nicht sehen, sie durfte nicht sehen. So oft er in die Höhe sprang, bauschte sich das Priesterröckchen, das er trug, hoch empor, und alle Bürger und Mägde und Knechte erblickten die Blöße ihres Herrschers und begrüßten aufkreischend und johlend in unflätigem, geilem Entzücken das seltene Bockspiel einer königlichen Scham. In diesen Augenblicken starb Michals Liebe den bittern Tod der Verachtung. Im Salz der ungeweinten Tränen erstarrte ihr Leib, wie einst der Körper von Lots Frau, als sie neugierig ihre Augen wandte nach dem Untergang der Sodomiter. In dieser Stunde erblich die letzte Hoffnung, das letzte weibliche Begehren in Davids Ehefrau, versiegte der Born der Mutterkraft in ihr und das brünstige Schwellen der Muttersehnsucht. Davids Tanz erstickte das ungezeugte Kind in dem edlen Schoß der Saulidin. Sein stampfender Fuß zertrümmerte auch den Bau seines eigenen Lebens, die gesicherte Zukunft seiner Herrschaft und seines königlichen Geschlechtes. Denn nun wusste Michal, dass sie einem Phantom nachgejagt war, einer Fata Morgana, wie Ahasel, der Wüstenteufel, sie dem verdürstenden Wanderer vorzaubert, der vom Wege abgeirrt, im Sande versinkt und verröchelt. Ein flüchtig aufzuckender Gedanke bat die Götter um Verzeihung, deren Walten sie kurzsichtig verkannt hatte. Schauder überflog sie bei der Vorstellung, ihr Begehren hätte sich erfüllt, David hätte sie zur Mutter gemacht. Sie hatte ihn geliebt und noch lieben dürfen, als sie ihn für einen kleinen Menschen gehalten. Jetzt aber hatte sie begriffen, dass stets nur ein unreiner Klang, eine versteckte, quälende Disharmonie erschallen konnte, wenn er sein Innerstes enthüllte. Alles in ihm, auch seine süße Kunst, die sie einst eingefangen und bezaubert, war unecht. Vor ihrem Ohre schrillte ein Lied voll verbrecherischen Triumphes, und ihr Hirn kündete mit unerbittlicher Klarheit: Dies ist die wahre Melodie seines Lebens. Der Ekel lehrte sie jetzt den wirklichen Sinn des Wortes: David schlägt die Harfe. Aus Ehrsucht zügellos, heuchlerisch und feige, so hatte sie ihn schließlich eingeschätzt. Aber dieser da war nicht nur böse und nieder, dieser war schlecht und gemein. Die Gemeinheit aber verpestet jeden, der sich ihr gesellt, und ist unausrottbar bis ins dritte und vierte und tausendste Glied. Niemals durfte Sauls Tochter ihr verfallen, nie durfte ihr Körper dazu dienen, faulige Früchte zu tragen, dazu helfen, dass das Abscheuliche sich fortpflanze und neues Unheil, neuen Gifthauch wehe über die künftigen Geschlechter. David brachte die Brand- und Dankopfer da in der Hütte, die man als einstweiligen Unterstand für die Lade im Burghof errichtet hatte. Berauscht vom glücklichen Ausgang des langen Unternehmens, erhitzt und erhellt vom Zuruf der Menge, aufgewühlt vom eigenen Schrei und Tanz, trat er in sein Haus. Heute musste Michal sein Eigen werden. Heute wollte er das Unterpfand künftigen Glückes, den Thronerben, erwecken in ihrem Leibe. War er nicht der Liebling Jahwes, der verehrte und gepriesene Gebieter aller Stämme, der würdige Nachfolger des großen Königs? Alles ging ihm zum Besten aus, und heute stand er auf dem Gipfel des Erfolges. Wer konnte ihm widerstehen? Er trat in sein Haus, schritt unverweilt in die Räume der Frauen, auf Michals Kammer zu, in der sie 90-mal den Morgen und den Abend angefleht hatte um sein Erscheinen. Vor der Tür trat sie ihm entgegen. wehrte den Zutritt in eherner, fast abgeklärter Gelassenheit. Ishtar, der Mond- und Todesgöttin, gleichend. Und David verschlug es den Atem. Die tanzmüden Knie gaben nach, er musste sich anlehnen und starrte mit erschrockenen Augen. Den Turban hatte sie abgelegt, die Haare gelöst, ein Riss zog quer über ihr Gewand, der härene Sack hing um ihre Hüften, und ohne Sandalen setzte sie die schlanken Füße vor. Michal hatte Trauer angelegt. Im Heime Davids weilte der Tod. Und ehe der Bestürzte fragen, forschen konnte, sprach sie mit schneidendem Hohne in der Stimme: »Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, der sich vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen!« Und Wort und Aussehen und Haltung ließen keinen Zweifel, wie tief sie ihn verachtete, und dass er selbst der Tote war, um den sie die Tracht der 7 Tage angelegt, weil er gestorben war für sie, als seine Manneswürde starb und seine königliche Ehre. Da begriff er, dass er niemals mehr dieses Weibes teilhaftig werden konnte. Er stürzte tief vom Scheitelpunkt seiner Selbstgefälligkeit und seiner sicheren Hoffnung, verworfen, zu leicht befunden und hinabgestoßen in den Abgrund des Nichtseins, in die Totengrube der Verfemten. Zorn und Rachsucht quollen in ihm auf, schäumend vor Wut. Wäre er am liebsten über diesen hochmütigen Stolz hergefallen, hätte Michal niedergerissen und gewürgt. Doch die Strenge ihres Wesens, die Kraft ihrer Geringschätzung drückte ihn nieder wie ein Tier unter der Peitsche des Bändigers. Aber gut denn. Wenn er sie nicht erringen konnte, wenn dieser einzige Mensch ihm zu widerstehen und ihn zu züchtigen vermochte, so wollte er ihr wenigstens mit Worten Schmach und Schimpf bereiten. Tödlich wollte er sie verletzen, die an ihn gefesselt war durch Ehevertrag und Gesetz. Ihr als Frau war es ja unmöglich, die Ehe zu lösen. Er aber würde ihr nie den Scheidebrief erteilen, den sie wohl erwartete und erhoffte. Trat sie als seine Witwe ihm entgegen, so sollte sie es sein und bleiben, bei seinem lebendigen Leibe und dem ihren. Und er wusste wohl, wie er sie am tiefsten verwunden konnte. »Dem Herrn habe ich gedankt, vor ihm gespielt und getanzt, weil er mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor allem seinem Hause, weil er mich an seine und seiner Söhne statt erhoben hat, der Fürst zu sein über Israel.« Kränkt es die stolze Michal, meine Gattin zu heißen? Dünkt es ihr Anlass zur Trauer und Totenklage, in meinem Harem weilen zu müssen, eines Mannes Weib und Eigentum zu sein, der sich gemein gemacht hat vor allen? Noch geringer will ich werden, denn bisher. Niedrig will ich werden, in meinen eigenen Augen. Spott und Schande aber sollst du erdulden von den Frauen meines Hauses. Die Mägde, von denen du geredet hast, sollen frohlocken und lachen über dich, und ich will sie zu Ehren kommen lassen, hoch über dir. Dich aber preise ich, und dir singe ich, Jahweh, und jauchze dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Ehre. Was weiter zu erzählen von Michals Tagen, wie ihr Geschick sich noch gestaltete und sich vollzogen? Aber ihr Leben war ja doch beendet mit dieser Stunde. Durch alle Höhen und Tiefen war sie geschritten. Glanz und ragende Stellung waren ihr Teil und Erniedrigung und schwerer, unaufhaltsamer Fall. Durch alle Himmel, durch alle Höllen der Leidenschaft war sie gewandert. Eden und Frucht der Erkenntnis hatte sie in sich getragen. Nun war sie ausgeschlossen und zum Staube verflucht. Unwiederbringlich, unerreichbar entschwand das Paradies vor ihren Augen und aus ihrem Herzen, und die Pforte der Verdammnis schlug dröhnend und auf immer hinter ihr zu. Wie viele graue, freudlose Jahre sie in der Gruft, die sie sich freiwillig bereitete, noch dahin kümmerte, wir wissen es nicht. Und es ist auch ganz gleichgültig. Nichts konnte sie mehr berühren, nichts erreichen und erweichen. Vielleicht gaben Kummer und Erschöpfung ihr ein baldiges, gnädiges Vergehen. Vielleicht, und dies ist wohl eher anzunehmen, trocknete sie noch Jahrzehnte dahin, erlebte, wie David immer tiefer sank in Sündigkeit und seelische Zersetzung, aber auch, wie das Gebäude seiner Taten schon in seinen Tagen zu wanken und rissig zu werden begann. Aber all dies ist ganz gleichgültig für Michaels eigene Geschichte. Sie hatte keinen Teil mehr an den Dingen dieser Welt. In der Auffassung ihres Volkes war sie tot, wie auch in ihrer eigenen, von Stund an, als sie der Bestimmung des Weibes entsagte, lieber unfruchtbar dahinwelken wollte, als sich zu mischen mit der Erbärmlichkeit. Und keinen stolzern Grabspruch kann man ihrem unausgelebten Leben ersinnen als die letzten Worte, die die Bibel über sie berichtet. Den Ausklang nach der Absage, die sie David erteilte. Geschrieben steht: Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Durch die Jahrtausende klagt dieses Spruches Melancholie. Unaufhörlich begleitet sie alles Geschehen, alle Wüstentaten der Männer, allen Irrwahn des Menschengeschlechtes, Not, Seuchen, Krieg, Verfolgung, Hass und Gier, Bedrückung der Schwachen und die freche und herausfordernde Anmaßung der Gewalttätigen und Gesetzesübermütigen, die sich mehr und besser zu sein dünken als ihre armen, von ihnen geknechteten Brüder. Immer klang und klingt als leiser Unterton das ganz einfache, ganz alltägliche und doch in seinem Jammer so unsägliche Schicksalswort jener Frauen, die nicht Mutter werden konnten, trotz ihrer Eignung und trotz ihrer Sehnsucht. Michal, die stolze, edle, hat freiwillig das Marterlos auf sich genommen. Den schwersten Weg ist sie geschritten. Sich selbst brachte sie zum Opfer dar, vor dem strengen und geheimnisvollen Gott, dem sie zur Priesterin geweiht war, vor ihrer eigenen, alles hingebenden, alles wagenden, alles ertragenden Liebe. Durch die Jahrtausende drang ihr rührendes Erleben, erhielt sich Michals unbefleckter Ruhm. Er zwang auch mich in seinen Bann, hieß mich von ihr erzählen, über deren Grab an unbekannter Stätte Schicht auf Schicht sich gehäuft, Gottessucher und Gottesleugner, Gotteskünder und Gotteskrieger gewandelt, das seine Beute birgt vor aller zudringlichen Forschung, dessen Geheimnis keines Spatens Neugier je enthüllen wird. Ihr Geist beschwor sich mir und spulte die kleinen Ereignisse ihrer Leiblichkeit und das große Ereignis ihrer wundervollen Seele vor mir ab. Er befahl mir, diese bunten Tafeln euren Augen vorzulegen, und während das Spiel ihres Lebens sich magisch vor mir vollzog, saß ich, ein atemloser Zuschauer, davor, aufgewühlt und entzückt, hingerissen, begeistert, aber auch in tiefstem Mitgefühl für ihr großes, schweres Leiden, für ihr großes, schweres Leid. Aber nun heben sich wallende Nebel zwischen uns. Der Schatten aus der fernen Urzeit der Geschichte wird schwächer, durchsichtiger und will entschwinden. Die aus der Todesruhe hergelitt in das überhitzte, übergrellte Licht unserer Tage, wendet sich hoheitsvoll zurück in das Glück des Nichtmehrseins, in die Vergangenheit und das ewige Schweigen. Michal, meine Gefährtin so mancher Stunden, Michal, meine Schwester, meines Blutes Braut, sie verlässt mich. Ich kann sie nicht bannen. Ich darf sie nicht halten. Und durch die trennenden Schleier hindurch aus der Symphonie des unsichtbaren Weltorchesters, die das Trauerspiel ihres Daseins begleitete und in dem Davids Harfe schließlich nur ein unbedeutendes, vom Sange ihrer reinen Sphäre überrauschtes Instrument war, löst sich in leiser Klage, aufschwingend, abschwellend, verhallend die eine wehmütige, schlichte Folge von Tönen, in der ihres Wesens Größe und ihr schwerer Schmerz, die Kraft ihrer Entsagung und ihr Nachruhm festgehalten sind für alle Zeiten. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Alice Stein.